SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Gut, im Moment ist ja hier im Radiostudio SRF ein Virus noch schön angenehm abgekühlt. Erfahrungsgemäß hat das aber nicht allzu lange während meiner Sendung. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Wir reisen zusammen durchs Wochenende. Ich bin der Mental X und heute ganz nach dem Thema Superior Conjunction. Ich habe brandneue Sounds aus Moskau mitgebracht. Und zwar vom Goye Hewig. Weiter habe ich hier wirklich außergewöhnliche musikalische Delikatessen aus dem italienischen Parma, nämlich von Marvin and Guy. So ein Disco-Elektro-touchiger House-Sound, richtig, richtig cool. Und zwei wirklich legendäre Sublabels feiern ihr 100. Release. Ich rede natürlich von Bedrock Digital und vom holländischen Cinematic. Das und noch vieles, vieles mehr in den nächsten 3 Stunden hier bei mir am Mental X. So, anfangen möchte ich mit einer Nummer, und zwar von Dominik Eulberg und Essay, heisst sie Dream Machine. Und wieso habe ich die besten Hörer auf der Welt? Naja, ganz einfach, ein langjähriger Hörer schreibt mir diese Woche, nämlich der Lino, hey, ist das nicht irgendetwas für dich? Und ich höre mir das an und finde so, Moment. Naja, ich habe das Ding zugeschickt gekriegt, aber in der Flut ist sie einfach untergegangen und ich habe gefunden, das geht nicht. Und darum jetzt gerade das Open an und Dankeschön, Lino, an dieser Stelle. Dominik Eulberg und Essay mit einer Dream Machine auf einer Traumschallplatte. Schön reise ich mit, viel Spaß. We'll be right back. Und immer leicht melancholisch. 2013 haben der Goya Havoc und sein Studio-Co-Produzent, die Hisewski, mit Morning Bells den internationalen Durchbruch gehabt. Seitdem releasen sie unter anderem auf Trapez, auf Traumschallplatten und viele, viele andere kleinere Underground-Labels. So, jetzt haben sie eine neue EP am Start und man muss dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie eventuell Google-Übersetzer genommen haben, weil die Tracks sind doch als Deutsch betitelt. Allerdings ein sehr eigenartiger Deutsch. Da haben wir eben die neue Goya Havoc, und zwar der Erweckensbruderschaft. Naja, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Das ist die neue EP und ist super sexy. ist von den beiden Russen aus Moskau kommen sie, der Goya Hevig und der Isevski sind das. Und ja, erinnert ein bisschen an die frühen Werke vom DJ Sascha. Da sieht man wieder mal, wie avantgardistisch auch schon damals gesehen so. Um die Null Jahre hat er ja einen Track produziert, Belfunk, der sehr ähnlich aufgebaut worden ist. Wäre eigentlich auch wieder mal etwas für einen Shake-Klassiker da. Aber zuerst ziehen wir uns da seine brandneu Goya Hevig und Isevski. Und zwar mit Ereignis. Bier gewesen. Da hat man einmal einen jungen Argentinier namens Facundo Mar als Bootleg geschickt, sprich inoffizieller Remix, und zwar von der Björk. Ich bin jetzt nicht gerade der weltgrößte Björk-Fan, wobei der Remix, den er damals gemacht hat, das ist so dermaßen außerirdisch geil gewesen. Ich habe den wirklich über Jahre so als festen Bestandteil von meiner Set pflegt und immer wieder mal released es das eine oder das andere, aber jetzt ist mir anscheinend der grosse Wurf gelungen, weil Silanzma, der Hörn und Gattaneo, hätten bei sich auf ein Satbeat-Label genommen und das ist das neueste Release. Das ist Your Touch. Thank you. wenn etwas so über alle Maßen erfolgreich ist wie der junge Holländer, nämlich der Rainer Sonnenfeld. Dann werden natürlich auch die ehemaligen Superstars oder natürlich auch Legenden und DJ-Ikonen mit ihm zusammenarbeiten. Genau das ist hier bei diesem Release passiert, nämlich von A Deep Dish. Wir erinnern an uns, der äußerst erfolgreiche Techno-DJ von diesem Duo ist ja der Dubfire, der House-DJ von diesen zwei, das ist der Sharon. Und eben der zweite Ritt, der Sharon, ist zusammen mit dem Rainer Sonnenfeld im Studio gesehen. Und das ist ein Resultat, das ist ein Ski auf Yoshi Toshi. Freund. Ist aber kein Niederländer, nein, er kommt aus Griechenland. Und er gehört zu dieser Ur-Progressive House-Suppe eben aus Griechenland. Da haben auch schon ein Friener Dusk hier dazu erzählt. Oder auch ein G-Paul. Oder ganz aktuell ist es natürlich der Stelios Basiludis. Wenn sie etwas können, dann ist es wirklich so der hypnotische und sehr, sehr sexy Progressive House produzieren. Airscape von Stage Van Holland. Fly away. Vorher gerade hast du die neue Adana Twins gehört auf dem Oliver Kolecki, seinem Stil vor Talent Label namens Relentless. Und bei einem Duo bleiben wir auch gerade, und zwar exakt bei dem Duo, wo der Titel von der heutigen Episode Mentalix Electronic gegeben hat. Und zwar Superior Conjunction. Wer und was und warum, das erfährst du genau jetzt. SRF Virus Essential Tune. Und was für eine Essential Tune. Sprich, gerade eine Essential EP, drei Tracks, haben Marvin und Guy diese Woche released. Zum allerersten Mal habe ich da mal einen Track vor gut einem Jahr vorgestellt. Ich habe schon damals gefunden, wow, was für ein Sound. Eine Mischung aus Elektro, Techno und einer anständigen Portion Progressive House. Jetzt kommt eben diese EP raus und was für ein Brett. Und Hintergrundinfos, Playlisten und der Podcast zum gratis Downloaden findest du natürlich auf srf.ch/mentalix. Das sind Marvin und Guy mit der Superior Conjunction. Hi, this is John Degree. You're listening to Virus Radio. Train of Fantastic. Und das ist doch wirklich treffend, oder? Grandios, was die zwei machen. Das Feature findest du online, so auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung bekommst du natürlich die heutige Sendung als Podcast zum gratis downloaden. Und die Playlist findest du dann ebenfalls auf srf.ch/mentlix dann online. Take you on a ride. This is a one-way journey. This is a one-way journey. sagen wir doch mal ehrlich, der einzige Grund, wieso heute irgendwie noch jemand ein neues Techno-Haus oder Elektro-Label gründet, naja, das ist der Grund, um seine eigenen Sachen selber zu promoten. Darum sind ja auch eben dann immer DJs und Produzenten, die natürlich ganz geschickt, und da spricht auch nichts dagegen, ihr Label als Plattform für ihre eigene Musik nehmen. Gut, das Problem ist aber dann eben genau bei dieser Vorgehensweise, dass die Labels nur von sehr, sehr kurzer Dauer sind. 10, vielleicht allerhöchstens 20 Release schafft heutzutage ein durchschnittliches Underground-Elektro-Label. Umso cooler sind genau die Labels, die es auf die magische Zahl 100 schaffen. Und wenn es dann auch noch ein Sublabel ist, also spricht nicht einmal so eins von den grossen Major-Labels in der Elektronika, sondern ein Schwesterlabel wie zum Beispiel Cinematic, dann ist das wirklich super bewundernswert. Cinematic ist gegründet worden 2010 vom Holländer vom Robin De Lange. Er hat sich dann zusammen mit dem Paul Hesendonck zusammen da und hat eben ein Sublabel von Manuel Music gegründet, das Cinematic. Und hey, die haben jetzt tatsächlich schon das 100. Release in der heutigen Zeit, 2017, schon fast unvorstellbar. Und zu vier gibt es eine Compilation. Sie heisst schlicht und einfach 100. Und die haben jetzt wirklich 20 Tracks da drauf gepackt, die wirklich umwerfend sind. Zum Beispiel von hier Nadia Strui, Week, oder hier von Frazel. Und zwar Long Time Ago. Kommt in den nächsten 2 Wochen raus und musst du unbedingt mal die ganze Compilation reinziehen. Andy Reinhardt. Vor gut zwei Monaten hat er den Produzent und DJ im Feature vorgestellt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist dann was ganz, ganz Grosses wert. Und inzwischen ist er auf dem altehrwürdigen Bonsai auf dem Techno- und Trance-Label aus den 90er Jahren aus Belgien daheim. Und das da ist seine neue Scheibe. Thank you. besseren Start könnte ja die Goa-Festival-Saison nicht haben als heute zu oben, aber an diesem wirklich fantastischen und sehr, sehr sommerlichen Wochenende. Das Ganze fährt eigentlich im Großen und Ganzen heute zu oben auf dem Scheltenbass an. Gut, dort ist dann immer so 5-6 Grad kühler, aber die Anlage ist wirklich monströs. Vom Freitag bis am Sonntag durchgehend, wie nennen sie es? Goa, Proggy, Full On und was auch immer. Auf jeden Fall dutzende DJs. Und gerade bei so einem Wetter kannst du natürlich überlegen, wer durchaus reiswert, oder? Reisefieber nennt sich das Ding auch noch passend. Und klingt eigentlich sehr vielversprechend. Das Goodie bist du ja 2-3 Mal gesehen und hast richtig cool gefunden, obwohl das Goa-Ding ist jetzt eigentlich ganz meine Musik, aber es hat mir gleich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was sonst noch passiert an diesem wirklich fantastisch sommerlichen Partywochenende in Clubland Schweiz, für das habe ich meine Rubrik Club Selections und die bekommst du in einer guten Viertelstunde. Ich bin der Mentlix, das ist SRF Virus und das da ist im Moment einer meiner absoluten Lieblings-Tracks, der Organism mit Have Faith im Originalmix.

jetzt nach der Nini. Das ist SRF Virus, das ist Mentalix, Electronic und zwei Stunden ist unsere Reise schon gegangen. Eine Stunde haben wir noch gut vor uns. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Stopp auf dem Planet Techno. Und zwar bei Hello Monkey und Highbone mit Brain Freeze. Überlegt, soll ich überhaupt Party-Tipps, Club-Selection fürs Wochenende vorbereiten? Ich meine, wer geht bei über 30 Grad zur Nacht in einem Club? Das halte ich ja irgendwie nicht aus. Und gerade natürlich, wenn auch gerade die Goa Open-Air-Saison angefangen hat, ist das natürlich ein bisschen ein Widerspruch. Aber es sind ein paar wirklich extrem gute Acts am Morgen oben im Clubland Schweiz. Und deshalb habe ich sie gleich erstellt. Und was, wo, genau, wie passiert, das erfährst du hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Also morgen zu Abend fangen wir gerade mal in Zürich im Hive Club an. Dort ist nämlich Mandy. Unter anderem haben sie aber auch noch Bedouin aus den USA und natürlich die Lokal-Heroes, nämlich Animal Trainer am Start. Im Zürcher Club im Lexi ist morgen so oben der Rüde Hagelstein. Der schafft im Moment gerade mit John Digweed und Nick Muir zusammen. Und als DJ und Produzent einfach wirklich ganz, ganz klasse. Sehr minimalistisch und trotzdem immer so ein Hauch von Space Sound. Heute morgen so oben im Lexi der Rüde Hagelstein zusammen mit dem Sebo. Du kannst natürlich aber auch in Luzern in den Ausgang gehen. Dort ist ja der berühmt-berüchtigte Rockclub. Und morgen so oben gibt es richtig heftige Techno, nämlich mit dem Genfer, mit dem Lee Fandowski. Ebenfalls ein Techno-Sound bekommst du morgens oben in Basel im Borderline, und zwar mit Loco und Jam und Uto Karen. Dort brettert es dann schon wirklich. Während im Nordstein geht es eher ein bisschen, sag mal, subtiler zur Sache, nämlich mit Nicole und dem Sascha Bremer. Und dann ab heute zu oben, da ich das vorher mal kurz angekündigt, Reisefieber auf dem Scheldenbass, ja, das ist irgendwo so gerade bei Delemont. Solothurn, Grenzen oder so, wenn es mir recht ist. Reisefieber über 3 Tage und 3 Nächte geht das ganze Event. Es ist sehr, sehr Goa und Psytrance-lastig, aber eine sehr friedliche und tolerante Stimmung. Es sei denn, du kommst auf die Idee, eine Dolce Gabbana Jeans oder ein I Love Monsanto T-Shirt anziehen. Mach das auf keinen Fall. Sonst ist es wieder tolerant bei den Goa-Leuten. Wirklich wusch. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx und da bekommst du Playlist und heutige Podcasts for free zum Downloaden. Der Podcast ist gut in einer Stunde, auch ebenfalls online auf iTunes. Check es einfach aus. Schönes Wochenende. monströs. Geisteskrank, sensationell. Ich habe ja heute oben schon gesagt, es gibt also ein paar super Labels, die sind äußerst erfolgreich und zwei davon feiern gerade diese Woche ihr 100. Release. Einer war aus Holland, nämlich eine Cinematic, das hat er gefragt unter einer Stunde vorgestellt. Das andere, das ist ein Bedrock Digital. Nicht das Mutterlabel Bedrock Music, sondern das Digital. Da sind wir jetzt inzwischen auch schon im 100. Release angelangt. Und es wäre ja irgendwie nicht anders zu erwarten gewesen, wenn der John Digweed nicht wirklich einen Armada an einen super Produzenten zusammenholt. Von nur ein einziger Track, nämlich der, den du jetzt hörst. Tracer heisst er. Da dahinter steckt Darren Emerson von Underworld, John Digweed, Nick Muir und Rüde Hagelstein. Was für ein super krankes, geiles Teil. Tracer auf Bedrock. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Thema von der heutigen Sendung Mentalix Electronic hier auf SRF Virus. Mentalix, das bin natürlich ich. Und was haben wir so gehört? Naja, ein bisschen hausige Elektroclash-Sachen, zum Beispiel aus Parma von Marvin und Guy. Wirklich ein Duo, wo man echt muss und jetzt im Hinterkopf behalten, weil die produzieren im Moment extrem starke Sachen. Dann natürlich Sounds, sehr verspielter House-Sound aus Russland vom Goye Havik. Dann haben wir mal geschaut, was das 100. Release, oder wie genau das tönt, das 100. Release vom holländischen Cinematic-Label und von Bedrock Digital. Wir haben eine Reise ins Technoland gemacht und jetzt gehen wir noch an Sport und richtig Space-Music. So, hey, übrigens, am nächsten Freitag ab der 7. ist meine letzte Sendung vor der Sommerpause natürlich noch. Gehe ich auch wieder mal in Ferien. Juhui, juhui, juhui. Ist jetzt ein halbes Jahr durch, oder? Ein halbes Jahr durch arbeiten. 5 Wochen bin ich dann auch vor. Aber dafür machen wir am nächsten Freitag nochmal ein Sommer-Special. Also, ja klar, also Sommerpause, nächsten Freitag. Die letzte Show von der 5-wöchigen Pause. Aber du kannst natürlich auch jederzeit den Podcast downloaden und einfach wie gewohnt auf iTunes oder auf srf.ch/mentalx. Habe ich jetzt den weiten Weg von Basel da an mein ganzes Gepäck mitgeschleppt. Das Jäckle, Pullover, Satz-T-Shirt. Ich bin jetzt gerade draußen gesehen, habe schnell meine Nase rausgehaben und hey, es ist immer noch extrem brutzel und ich mag es. So, das ist gesehen, Dresden und Bentley Electronic. Heute mit dem Thema Superior Conjunction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Podcast ist nur eine gute Stunde online zum gratis Downloaden und Streamen auf srf.ch/mentalx. Dort findest du dann auch noch Playlisten und beim Podcast kannst du auch nur eine gute Stunde natürlich auch gratis auf iTunes abladen. Wir hören uns am nächsten Freitag, so hoffe ich doch, ab der 7. Zauber für mein Sommer-Special, bevor ich dann 5 Wochen Gang in die Sonne gehe, brutzeln. Aber das und vieles mehr erzählt dann am nächsten Freitag. Ich bin froh, wenn du wieder reinschaltest. Und jetzt genießt das Wochenende. Kommt gut durch die Nacht. Ciao, ciao.